Mädchen und Jungen. Männer und Frauen bzw. Mädchen und Jungen haben unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Intelligenz. Außerdem haben Mädchen gegenüber Jungen bis zum Abschluss der Pubertät einen Entwicklungsvorsprung, der sich auch in einer schnelleren Zunahme des IQ zeigen kann. Das männliche Geschlecht ist häufig besser im Raumvorstellungsvermögen und beim logischen Schlussfolgern, das weibliche Geschlecht im verbalen Gedächtnis und verbalen Ausdrucksvermögen, außerdem in Rechenfertigkeit und feinmotorischer Koordination. Seit den 30er Jahren werden die Aufgabenanteile in Intelligenztests so normiert, dass sich für beide Geschlechter der gleiche durchschnittliche IQ ergibt. Männer sind in der Überzahl bei den Hochintelligenten, IQ von 120 und mehr, wobei das zahlenmäßige Übergewicht mit dem Intelligenzgrad steigt, und bei den weniger Intelligenten, IQ von 80 und weniger, wobei hier das relative Übergewicht der Männer mit abnehmender Intelligenz steigt. Bei den extremen Begabungen, IQ von 145 und mehr, ist die Relation zwischen Jungen und Mädchen 8:1 und höher. Dennoch haben Mädchen eindeutig größere Erfolge in der Schule vorzuweisen. In Deutschland beträgt ihr Anteil an den Schulabbrechern ohne Hauptschulabschluss nur 36%, ihr Anteil an den Abiturienten dagegen 56%. Die größere verbale Kompetenz und die kommunikative Stärke mögen das teilweise erklären. Eine Rolle spielt auch, dass die größere Verhaltensstabilität der Mädchen und ihr besseres Kommunikationsvermögen dazu führen, dass Mädchen selbst bei gleicher Leistung häufig besser benotet werden als Jungen und deshalb häufiger eine Gymnasialempfehlung erhalten. Der Erziehungswissenschaftler Dieter Lenzen bezeichnet Jungen deshalb als Verlierer des Bildungssystems und führt dies auch auf den geringen Anteil männlicher Lehrkräfte an den Grundschulen zurück. Allerdings ist nicht zu bestreiten, dass Jungen durchschnittlich weniger gern und grundsätzlich weniger lesen als Mädchen. Zitat: So halten beispielsweise 35% der Jungen Lesen für Zeitverschwendung, aber nur 15% der Mädchen. Zitat Ende. Umgekehrt verbringen Jungen wesentlich mehr Zeit mit Computerspielen und entwickeln hier teilweise sogar Suchtsymptome. Diese Problematik ist auch schichtabhängig, aber nicht nur. Die mit Computerspielen verbrachte Zeit fehlt für schulisches Lernen, für Lektüre und andere Aktivitäten. Das wirkt sich nicht selten verheerend auf die Schulleistungen aus. Der steigende Medienkonsum am Nachmittag und das geringe Sportangebot in den Schulen tragen zudem dem ausgeprägten Bewegungsdrang der meisten Jungen nicht ausreichend Rechnung, wodurch deren Lernwille und geistige Aufnahmefähigkeit zusätzlich beeinträchtigt werden. Hierdurch ein attraktives Bewegungsangebot Ausgleich zu schaffen, wäre eine wichtige Aufgabe von Ganztagsschulen. Dass ausreichende Bewegung und sportliche Betätigung für die ganzheitliche Ausgeglichenheit des Menschen und seine geistige Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung sind, ist eine alte Erkenntnis. Das Gymnasium leitet seinen Namen nicht von ungefähr von den griechischen Sportstätten her. Wie wichtig Bewegung ist, hat man im Schuldistrikt Naperville in Illinois vorgeführt. Es wurde eine einstündige sportliche Betätigung täglich für alle eingeführt. Bevorzugt wurde Fitnesstraining, das an der individuellen Leistungsfähigkeit ausgerichtet war. Diese Maßnahme führte zu einer erheblichen Verbesserung der schulischen Leistungen aller Schüler. Dies zeigte sich in dramatischer Form beim Abschneiden in den nationalen Leistungstests. Auch nahm der Anteil der Übergewichtigen unter den Schülern, in den USA ein rapide wachsendes Problem, erheblich ab. Die positiven Auswirkungen auf die intellektuelle Leistungsfähigkeit waren besonders groß, wenn die tägliche sportliche Betätigung vor Unterrichtsbeginn stattfand. Mittlerweile hat die Erfahrung von Naperville in vielen Schulbezirken der USA für ein entsprechendes Umdenken gesorgt.